Netzwerk Stadt Gespräch Netzwerk Stadt Gespräch Netzwerk Stadtgespräch, der Jugendpodcast zu Solidarisch im Netz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Netzwerkstattgespräch. Ich bin Christina, wir sind die Netzwerkstatt und ich sitze hier natürlich nicht alleine, weil ich habe ja wir gesagt. Mit mir hier im Studio sind Frieda. Moin. Sarina. Hallöchen. Janik. Hallo, hallo. Dann haben wir Lino. Hallo. Und meinen Kollegen Ulrik. Hallo. Bei uns in den Podcasts und in der Kampagne Solidarisch im Netz geht es ja ganz oft um Dinge, die eher so negativ sind, die eher nicht so positiven Aspekte der Online-Welt. Es ist auch wichtig, richtig und auch gut, dass wir uns über diese Dinge unterhalten, ausführlich darüber sprechen. Und unser Ziel ist es ja auch, auf so Problematiken aufmerksam zu machen. Aber heute möchten wir mal die schönen Dinge von Social Media und Co. beleuchten. Wir wollen euch positiv Beispiele vorstellen und gemeinsam überlegen, was brauchen wir eigentlich für ein gutes Miteinander im Netz? Wovon brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr? Und was läuft online schon richtig gut? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns ja so einiges gemeinschaftlich überlegt. Und wir wollen einfach mal über eure liebsten Accounts sprechen, die ihr täglich frequentiert oder vielleicht ab und an nur mal, die euch Spaß machen, die euch gute Vibes geben. Janik, leg doch mal los. Was gefällt dir online? Oh, da gibt es halt schon eine Menge. Darf ich eigentlich zwei Sachen sagen? Oh, bitte. Nice, okay. Also die eine Sache ist halt wirklich einfach wholesome und cute und es gibt wirklich nichts, was ich mir so nach einem langen, unangenehmen Tag mal geben möchte. Und zwar ist es, der Account heißt Grab Comic. Das sind so niedliche kleine Figürchen, so Frösche, Küken, Dinosaurier, die einfach niedlich miteinander interagieren, wo einfach alles herzlich ist und die Ente mag Suppe. Und der Frosch auch. Genau, das ist so ein freundschaftliches Ding bei denen. Die Ente mag Suppe. Die liebt Suppe sogar. Es gibt da einen kleinen Comicstrip, wo die Ente und der Frosch jeweils Superkräfte gekriegt haben. Die durften sich da irgendwie was aussuchen und die haben Suppenkräfte gekriegt. Und die haben die Fähigkeit bekommen, sich immer eine warme Suppe zu machen. Mit einem Löffel sogar. Also das ist echt awesome. Okay, wir hören hier schon Cuteness Overkill. Wenn ihr euch jetzt noch nicht so richtig was darunter vorstellen könnt, keine Sorge, alles, was wir euch hier heute vorstellen, das zeigen wir euch natürlich nicht nur hier, sondern verlinken euch den Kram natürlich auch in den Shownotes. Du hast aber noch was Zweites, das dich flasht. Ja, die zweite Sache ist halt, ich muss mich direkt hier auch outen. Ich bin ein dicker Manga- und Anime-Fan. Wirklich, es gibt nicht viel, was ich mehr konsumiere als das. Und ich weiß nicht, wenn ihr da mit bei seid, wenn ihr das kennt, die Community bei Anime und Manga ist manchmal etwas schwierig. Also wirklich schwierig. Da hat man manchmal Personen, die kein Problem damit haben, Leute einfach so zu spoilern. Ich habe aber mit zwei Communities richtig gute Erfahrungen gesammelt. Einmal mit den Leuten, die Vagabond gelesen haben und mit Leuten, die Vinland Saga, die zweite Staffel jetzt, wo die rausgekommen ist, sich damit auseinandergesetzt haben. Ich habe das Gefühl, der ganze Content, den halt die Anime-Manga-Community, die halt das geguckt haben, beziehungsweise gelesen oder konsumiert haben, hat sich richtig geschiftet. Da ist halt bei beiden so eher der Tone, be the reason why people believe in good hearts and kind people. Also es ist echt immer wieder schön, wenn ich irgendwie durch mein Instagram und durch meinen TikTok scroll und dann halt irgendwie auf Content von Personen, die halt zu Vagabond und Vinland Saga Content machen und ich da halt Slideshows sehe, die halt zum einen motivational sind oder halt zum anderen einfach Positivity Overload Slideshows sind. Das ist halt, da fühle ich mich immer wieder wohl mit und vor allem noch in dieser Community, finde ich, die hat das echt gebraucht. Die hat das wirklich gebraucht, muss man manchmal auch so sagen. Jetzt muss man fairerweise sagen, unsere Scouts sind auch sehr begeisterungsfähig. Ich glaube, die Netzwerkstatt lebt auch ein Stück weit davon, dass wir uns natürlich mit sehr tiefgreifenden Themen beschäftigen, die nicht immer schön sind. Und wir super viele Negativbeispiele sehen, aber ihr das alle sehr, sehr gut ausgleicht. Und vielleicht trägt das hier so ein kleines bisschen dazu bei. Okay, also Kunst, Comics, Zeichnen, das ist der eine Bereich. Was haben wir denn noch? Was flasht euch denn noch so online? Was gibt euch gute Vibes? Sarina, willst du weitermachen? Ja, und zwar ist das bei mir einfach, das ist eine TikTokerin, die heißt Spencer Barbossa und die sorgt einfach, also meiner Meinung nach, für sehr viel Echtheit im Internet und weil sie sich einfach präsentiert, so wie sie ist, mit ihren mit ihrem Bäuchlein und mit ihren Zellulite-Streifen und einfach, also sie zeigt einfach ihren Körper, wie der ist und nicht wie der Standard im Moment von Social Media ist. Und damit bringt sie ein bisschen mehr Vielfalt rein und zeigt einen anderen Bodytyp, was dann auch auf TikTok ein riesen Hype sozusagen ausgelöst hat, weil dadurch sehr viele dann auch sind, ja, ich habe auch einen Körper und so sieht er aus und so bin ich nun mal und das ist toll. Ich fühle mich wohl in meinem Körper und ich kann dieses Outfit tragen, obwohl ich vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen Babyspeck noch habe oder so. Also ja, und das zeigt einfach, dass es so diese positive Art und dass jeder unterschiedlich ist, aber trotzdem jeder das machen kann und machen soll, wo drin er sich wohlfühlt. Und deswegen liebe ich einfach ihren Account, weil der so echt ist und mir selber auch ein gutes Gefühl gibt, weil ich sehe, okay, ich bin selber auch nicht perfekt und ich sehe, dass ich auch nicht perfekt sein muss, dass ich so gut bin, wie ich bin. Und ja, daran erinnert sie mich jedes Mal wieder dran, dass jeder unterschiedlich ist. Sie setzt also diesem ganzen Selbstoptimierungszwang, den wir ja ganz viel auf Social Media haben, was entgegen, den ganzen Beauty-Filtern und auch den OPs, die damit eingehen. Ganz lange war das ja unter dem Begriff Body Positivity bekannt. Lino, wir haben vorhin schon ein bisschen in der Redaktionssitzung darüber diskutiert, dass dieser Begriff Body Positivity gar nicht mehr so furchtbar positiv wirklich besetzt ist. Kannst du uns mal kurz erklären, warum das so ist? Ja, genau. Body Positivity ist natürlich ein Begriff, der ist jetzt mittlerweile im ganzen Social Media überall zu finden und überall sieht und hört man den immer wieder. Und ist auch grundsätzlich was total Gutes, dass man für jeden Körper und für jede Person eine Akzeptanz schafft, dass jeder sich wohlfühlen kann, so wie er ist und damit glücklich leben kann. Wir haben aber zumindest einen Punkt, einen kleinen negativen Aspekt, den wir dabei zumindest beachten müssen. Und das ist der Gesundheitszustand von bestimmten Personen. Das heißt, man darf nichts glorifizieren, was vielleicht langfristig nicht für den Körper total gut ist. Natürlich soll man alles akzeptieren, wenn jemand eine Entscheidung für etwas Bestimmtes trifft, muss von allen Personen eigentlich eine Akzeptanz dafür grundlegend vorhanden sein. Man darf es halt nur nicht so öffentlich als komplett gesund und als komplett positiv darstellen, wenn es halt das einfach nicht ist. Und das ist eben dieser Kritikpunkt, der in letzter Zeit ziemlich publik geworden ist. Das ist super, dass du das nochmal für uns eingeordnet hast. Vielen Dank. Also was damit gemeint ist, ist, dass es wahrscheinlich nicht sehr gut ist, wenn man sich jeden Tag 3 Liter Bratensoße reinhaut, aber vielleicht nicht mal einen Apfel essen mag. Und dann heißt es, naja, wir müssen das so akzeptieren. Ich verstehe, was du meinst. Danke, dass du uns das nochmal ein bisschen erklärt hast. Jetzt wollen wir natürlich auch noch von Frieda hören. Was macht dich glücklich online? Also mich macht online einerseits auf Instagram der TerraX-Account glücklich. Da gibt es viel Verschiedenes. Also die sind, ich sag mal, da ist Vielfalt gegeben. Die posten super süße Tiere und vielleicht stellen sie einem auch mal Tiere vor, die man noch nicht kennt. Oder auch so positive Nachrichten am Tag. Und da ist einfach viel gegeben und da waren letztens zum Beispiel super süße Schnecken, so unter Wasser und so, und die fand ich super niedlich. Also das waren richtig süße Tiere und auch allgemein, also ich finde das super interessant natürlich. Also es gibt einem auch Wissen, aber es macht mich auch einfach glücklich, diese süßen Tiere zu sehen. Und auf der anderen Seite habe ich halt auf TikTok einen Account, die heißt Tara, also ihr Account ist, was Tara sagt. Und sie hat halt angefangen, damit Leute, die sehr misogyn unterwegs sind, auseinanderzunehmen, sage ich mal. Sie hat ein Format gemacht, das heißt TikToxic. Und da hat sie halt dann angefangen, dagegen anzugehen und die Leute einfach auch mal aufzuklären, dass das, was sie sagen, total, ja, ein veraltetes Weltbild ist. Und das finde ich auch super, weil das einfach dieser Aktivismus, dagegen anzugehen, dass man im Endeffekt von den Männern immer noch in die Küche gestellt wird und für die Kinder da ist, das finde ich einfach super. Also das macht mich dann auch glücklich. Mhm. Vielen Dank für den Tipp nochmal. Verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Mein Kollege Ulrik ist heute unser Tonmann. Er ist Toningenieur und Musiker. Und ich glaube, Ulrik, bei dir geht es auch eher in Richtung Musik, wenn es darum geht, was macht dich auf Social Media glücklich. Stimmt's? Ja, also was mich auf Social Media glücklich macht, ich weiß nicht, darf ich singen? Oh, unbedingt. Justin Hawkins Rides Again. Also Justin Hawkins Rides Again ist so mein Lieblingskanal auf YouTube. Justin Hawkins ist der Sänger von The Darkness, ist so eine britische Rockband. Und der bespricht immer aktuelle Songs oder auch Songs, die es schon ein bisschen länger gibt, so auf bestimmte Inhalte, sag ich mal, er nimmt sie auseinander, zeigt die Akkorde auf, spielt so ein bisschen mit, erklärt, warum das an einer Stelle gut ist oder so. Was ich vor allem schön finde, ist, dass er eigentlich immer nur die positiven Sachen hervorhebt. Also er ist zwar kritisch, aber er versucht nicht, irgendwas zu vernichten und sagen, das ist überhaupt nicht gut und das kann man so nicht singen oder das ist ganz schief oder was, sondern er hebt immer vor allem die positiven Aspekte raus. Also selbst bei Bands wie, ich sag mal, Maroon 5 oder Nickelback oder so, findet er immer noch so positive Ecken, das ist jetzt natürlich völlig wertfrei formuliert, positive Dinge, die man hervorheben kann, anstelle, dass man jetzt irgendwie sagt, das ist aber furchtbare Musik oder sowas. Das gefällt mir jetzt sehr gut. Ja, danke Ulrik für diesen Tipp. Auch das wird natürlich knallhart verlinkt. Und dann habe ich noch mal einen weiteren Tipp aus den Reihen der anderen Scouts. Und zwar hat uns unser Scout-Mitstreiter Stefan noch einen Kanal ans Herz gelegt, der heißt goodnews.eu. Gibt es sowohl als Webseite, als App und auch als Podcast. Lohnt sich also unbedingt, da mal reinzuhören. Wir wissen ja alle, ich glaube, ihr stimmt mir zu, was gerade auf TikTok und Co. einfach abgeht in Richtung Doomscrolling. Also es ist so viel, was einfach in die Timeline, auf die For You-Page und sonst wohin kommt, auf die Explorer-Page, das in Richtung Krieg geht. Oder ja, einfach schlimme Dinge, die in der Welt passieren. Es ist wichtig, sich mit denen auseinanderzusetzen. Aber wenn man dann irgendwie immer tiefer in diesem Kaninchenbau der negativen Nachrichten ist, dann kann es zwischendurch einfach auch der Gesundheit dienen, mal kurz einmal am Tag sich die guten Nachrichten abzuholen. Und wenn ihr einfach Lust habt, euch eine tägliche Dosis guter Nachrichten zu geben, dann schaut doch mal vorbei auf goodnews.eu. Das erstmal zu unseren Tipps, Kanäle, Accounts und so weiter, die wir gut finden, die uns glücklich machen. Egal, ob sie Suppe essen oder Männer auseinandernehmen. Natürlich nicht, wir mögen ja Männer, aber darum soll es hier auch gar nicht heute gehen. Das ist nochmal für eine andere Episode, glaube ich, ein gutes Thema. Wir wollen weitere einfach positive Aspekte von Social Media beleuchten. Was sind denn die guten Seiten an der digitalen Welt? Wir beschäftigen uns, wie gesagt, ziemlich oft mit Dingen wie Cybermobbing, Cybergrooming, Hass auf Social Media. Wir haben mit Abzocke zu tun, mit InfluencerInnen, die vielleicht keinen so ganz guten Job machen. Also die negativen Themen, die sind da und wir bereiten sie auch auf. Wir wollen darüber ja aufklären und andere dazu anstiften, was entgegenzusetzen. Aber natürlich gibt es ja auch positive Aspekte. Und einer davon ist natürlich die Netzwerkstadt, unsere Initiative, unser Projekt. Und vielleicht könnt ihr noch mal kurz ein bisschen erläutern, was ist eigentlich die Netzwerkstadt und was macht die? Ja, was machen wir eigentlich? Im Prinzip betreiben wir eine Art von Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Bereich und beschäftigen uns da mit sehr vielen negativen, aber auch mit positiven Themen, wie so wie heute. Und versuchen einfach, Leute über bestimmte Themen aufzuklären und auch Menschen dabei zu helfen, vielleicht mit bestimmten Dingen zurechtzukommen. Und ja, das ist eigentlich so das, was wir hier anstreben. Vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen ergänzen. Ja. Wir versuchen den Leuten, die vielleicht im Internet auf Widerstand stoßen, zu zeigen, dass wir selber ein Widerstand sind. Wir sind nämlich ein Widerstand gegen das Cybermobbing, gegen alles Gemeine im Netz und den Leuten, die auf sowas stoßen, machen wir Mut und sagen ihnen oder versuchen ihnen zu vermitteln, dass man weitermachen soll und auf die Meinung von den anderen ein, ja. Sag's ruhig, zu pfeifen. Ja, zu pfeifen, auf die Meinung von anderen zu pfeifen, genau. Einfach, wir versuchen da zu sein und zu zeigen, dass das alles in Ordnung ist. Man kann sich im Internet so zeigen, wie man einfach ist. Natürlich sein. Solange man die Grenzen anderer wahrt. Dazu würde ich hinzufügen, dass wir Liebe verbreiten. Wie Frieda schon gesagt hat, dass wir halt einfach Leute so akzeptieren, wie sie sind, dass wir selber sind ja alle, die zur Netzwerkstatt gehören. Wir sind selber einfach super unterschiedlich, individuell und wir nehmen jeden auf, so wie er ist, mit seinen Macken und seinen Ecken, weil das macht uns aus. Und ja, das beschreibt uns einfach und das wollen wir einfach auch raus in die Welt geben. Einfach ein bisschen mehr Liebe. Oh, das klingt aber schön. Und dafür nutzen wir etwas, das mir ganz gut am Internet gefällt. Das kann auch ganz negativ sein, aber oft auch positiv, nämlich Reichweite. Ich finde, wenn man die einfach vorhandene Reichweite dazu nutzt, gute Dinge zu verbreiten, dann ist das eine wunderbare Sache. Klar, auch da Thema Cybermobbing oder wenn Dinge verschickt werden, die man vielleicht nicht online haben möchte, ist das absolut schwierig. Aber Reichweite kann total positiv sein um tatsächlich was für die gute Sache zu tun. Ihr habt euch im Vorfeld noch ein paar mehr Dinge überlegt, die ihr gut findet, die positive Punkte sind im Bereich Internet und Social Media. Könnt ihr uns die ein bisschen vorstellen? Ein Punkt, der mir zum Beispiel sofort eingefallen ist, ist Inspiration. Wenn ich mein Instagram öffne, dann ist das Erste, was mir entgegenspringt, Kleidung. Also was die Leute tragen, wie sie ihre Outfits gestalten. Ein weiterer ist auch einfach, wo man hinreisen kann. Was gibt es da auf TikTok? Gibt es zum Beispiel auch super viele, die über Reisen reden, wo man gut in Hostels unterkommen kann. Und das ist einfach, für mich ist Social Media einfach pure Inspiration. Neue Gedanken finden, neue Gedanken denken, einfach inspiriert werden und neue Sachen aufgreifen, entgegennehmen und gucken, wie man sie vielleicht verwenden kann. Und da sind wir gleich bei einem weiteren Punkt, den du vorhin in der Redaktionssitzung genannt hast, nämlich Jobs. Richtig, genau, natürlich. Also es wird immer mehr, dass viele Menschen im Marketing arbeiten, in Social Media Kampagnen oder in Social Media allgemein in den Konzernen, aber auch zum Beispiel eine Möglichkeit ist Reiseblogger. Also dass Unternehmen einen sozusagen bezahlen dafür, dass man in Destinationen reist, weil man dann über die Unternehmen oder Destination berichtet. So. Also es gibt super viele Möglichkeiten, wie man das Internet auch einfach für seinen Job nutzen kann, wie man sich, oder viele machen sich auch selbstständig damit. Also da ist einfach ein Riesenvorteil, dass wir so gut vernetzt sind und so. Kann ich nur bestätigen, als Medienpädagogin habe ich das Ganze natürlich auch zum Beruf gemacht. Frieda. Das mit der Vernetzung, was Sarina eben schon gesagt hat, ist zum Beispiel auch ein Punkt, einfach Kontakte knüpfen. Also Leute kennenlernen, die die gleichen Interessen haben oder auch, wie Sarina schon gesagt hat, die Inspiration mit den Klamotten. Vielleicht hilft das einem dann, wenn man nun mal einfach sich vielleicht in seiner Umgebung nicht traut, das anzuziehen, was man anziehen möchte. Man sieht, man kann Kontakte mit Leuten knüpfen, die ähnliche Styles haben und man kann sich gegenseitig Mut machen und wenn man vielleicht aus einem Ort kommt, der nicht unbedingt so, ich sag mal, divers und vielfältig ist wie Berlin, sondern eher ein kleines Dorf, dann ist das auch oft schwierig, weil man viel Widerstand kriegt und da sich dann auszuleben, ist dann schwieriger und auch man lernt Leute kennen, die vielleicht dann später der Trauzeuge auf der Hochzeit ist. Also man hat wirklich Leute fürs Leben dann kennengelernt übers Internet. Und das ist halt eine Möglichkeit, die hatten wir vorher natürlich nicht. Und allgemein Kontakte, auch Jobs, das ist alles miteinander vernetzt. Lino und Yannick, ihr seid ja beide sehr sportlich unterwegs. Ich glaube, ihr findet online noch einen wichtigen weiteren Punkt. Ja, safe. Also ich bin jetzt mal so frei und nehme mir das Wort. Also first off muss ich sagen, ich gehe halt auch echt mit allem mit, was ihr gesagt habt, wirklich. Aber wie du schon angemerkt hast, wir machen gerne viel Sport. Und für mich ist halt auch so mit einer der besten Parts im Internet, ist für mich zumindest persönlich halt einfach die Tatsache, dass wenn ich meinen Insta beispielsweise aufmache, weil das ist so eher die Plattform, die ich benutze, wenn ich wirklich Motivation brauche, und da kam auch das Stichwort, wenn ich Motivation brauche, wenn ich irgendwie mir denke, boah, heute ist ein schöner Tag, was kann ich machen? Und ich scroll dann irgendwie durch meinen Insta und dann sehe ich so irgendwie, keine Ahnung, so eine Calisthenics, nicht Routine, aber vielmehr so ein Workout-Plan. Denke ich mir, okay, das ist schon eine Challenge, ne? Das kann ich schon mal machen heute. So, weißt du, und das geht dann halt auch immer mehr in diese Richtung. So, also da gibt's halt, ich spiele auch gerne viel Basketball, da kriege ich halt auch Motivation und Anreize halt für neue, ich sage jetzt mal neue Dribbling-Moves oder ähnliches, für neue Crossover. Das ist halt, damit kann man mich immer richtig gut catchen. Vor allem jetzt, wo das Wetter so langsam schön wird, wir nehmen gerade Ende Mai auf, so nebenbei. Vielleicht wäre das wichtig zu wissen, heute ist ein wirklich schöner Tag und sollten wir nicht im Studio sitzen. Nein, ich habe extra auch deswegen mein Instagram heute noch nicht aufgemacht, weil ich weiß, sonst, das wäre heute echt ins Auge gegangen. Genau, also das ist halt so das, was mich so mit am meisten catcht. Stichwort Mai und Motivation und Vernetzung untereinander. Wir sitzen ja oft gar nicht am gleichen Ort, sondern einige sind schon im Studium, einige gehen noch woanders zur Schule, wohnen in irgendeinem anderen Dorf, manche wohnen direkt in Oldenburg oder sind schon weggezogen. Aber wir vernetzen uns natürlich und wir haben uns diesen Monat auch total motivieren lassen, nämlich beim May 50K, einer Aktion für die Forschung an Multipler Sklerose. Und wir sind alle mindestens 50 Kilometer für die gute Sache gelaufen, um Spenden zu sammeln für die Forschung. Ich glaube, insgesamt waren wir aber auch deutlich drüber und sind über 2000 Kilometer diesen Monat gemeinsam gelaufen, haben uns inspirieren lassen, uns gegenseitig online inspiriert mit unserer Punkteskala und wollten damit auch andere dazu ermutigen, sich ebenfalls online zu engagieren. Ihr Lieben, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick heute dazu gegeben, was die positiven Dinge des Internets sein können, bei allen negativen Aspekten, die sicherlich da sind und die wir auch weiterhin aufgreifen werden. Alles, was wir euch heute erzählt haben, verlinken wir euch natürlich nochmal in den Shownotes. Guckt da unbedingt rein. Wir wünschen euch, dass ihr viele, viele eigene positive Aspekte auf Social Media findet. Und ja, lasst die positiven Dinge walten und vergesst manchmal auch ein bisschen, wie viel Schlechtes in der Welt ist. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt. Wir sind das Netzwerkstattgespräch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, ciao. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Netzwerk. Stadt. Gespräch. Netzwerk. Stadt. Gespräch. Netzwerkstattgespräch. Der Jugendpodcast zu Solidarisch im Netz.